Ja, erstmal hallo, ich bin der Alex vom Antifa AK. Begrüße euch dann erstmal im Namen meiner Gruppe ganz herzlich zu unserer Antifa-Konferenz. Es ist ja schon erfreulich, dass der Raum zumindest ein wenig gefüllt aussieht. Ja, wir hoffen natürlich, dass es hier am ganzen Wochenende spannende Diskussionen gibt und vielleicht die Debatte innerhalb der radikalen Linken ein wenig voranbringt. Wir selber als Antifa AK vertreten jetzt nicht die Ansicht, dass wir die Weisheit letzter Schluss mit diesem Papier, um das es gleich geht, also unserem Aufruf, veröffentlicht haben. Und auch was wir ansonsten sagen und denken, hat immer wieder auch die Möglichkeit einer Revision. Wir sind da zum einen eine relativ heterogene Gruppe, zum anderen auch noch nicht so lange als Gruppe bestehend, erst so 2,5 Jährchen. Ich hoffe, ihr habt alle das Programm auch schon mal angeguckt und ich glaube, die meisten von euch wissen ja, warum sie hier sind und was sie sich angucken wollen. Der Vortrag jetzt geht um, wie schon gesagt, eben um unseren Aufruf Fight the Game, Rassismus, Islamismus, Nationalismus und Kapitalismus bekämpfen. Ich möchte dann halt erst nochmal zu Anfang ein bisschen was zu den in anderthalb Wochen stattfindenden großen Rassistenkongress sagen und dann vielleicht darstellen, wie wir irgendwie unsere Intervention uns vorgestellt haben bei der ganzen Mobilisierung. Vielleicht dann nochmal ein paar unserer Kernthesen formulieren. Das Ganze ist jetzt hier auch nicht so super dolle vorbereitet, da wir ziemlich viel Orga-Stress hatten. Ich denke aber, dass in der Diskussion gewiss noch einige Dinge klarer werden. Die meisten wissen es ja, vom 19. bis 21. September hat die hier lokalpolitisch hauptsächlich agierende sogenannte Bürgerbewegung Pro Köln zu einem Anti-Islam- oder Anti-Islamisierungskongress geladen. Und ja, die Gäste sind so ein wenig das Who is Who der neuen Rechten in Europa. Also die FPÖ, die Front National und die Liga Nord in Italien werden kommen. Wenn man sich das anguckt, war es uns am Anfang schon relativ klar, da werden ziemlich viele Linke direkt sagen, Nazi-Kongress und die Forderung oder die Parole lautet Nazis raus. Das fanden wir verkehrt, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, das so verkürzt darzustellen. Zum anderen war die Thematik schon so angelegt, dass wahrscheinlich große Teile der Linken, wie es jetzt auch gekommen ist, sich lieber darum drücken würden und am liebsten gar nichts zu dem ganzen doch relativ problematischen Feld für die Linke häufig, Islam, Islamismus, Einwanderung, inhaltlich am liebsten gar nichts zu sagen würden. Das finden wir, wenn man sich anguckt, was momentan in Europa passiert, relativ fatal. Weil es existiert schon in vielen Ländern Europas seit einigen Jahren, auch schon vor 9/11, große Ressentiments gegenüber der muslimischen Bevölkerung. Wie diese nun treffend zu analysieren sind, wäre eine Frage, die vielleicht hier wir bei der Konferenz uns nähern könnten. Zum einen besteht das Problem, dass die Rechtspopulisten in Europa häufig auf reale Problematiken in migrantischen Milieus oder auf reaktionäre Bewegungen wie den Islamismus verweisen und somit vordergründig eine Kritik formulieren können, die große Teile der bürgerlichen Gesellschaft vielleicht auch zu Recht dann teilen. Hinter diesen Ressentiments verbirgt sich aber häufig oder verbirgt sich von den Rechtspopulisten an sich nur ein ethnopluralistisches Konzept. Das heißt, in dem klassischen kulturalistischen Rassismusbild hat die fremde Kultur Islam in dem Sinne nichts im sogenannten christlich-europäischen Abendland zu suchen. Und so erstaunt es auch nicht, dass sich diese vermeintliche Islamkritik, die von den Rechten versucht wird zu formulieren, zu den Problemen im Nahen Osten, dem Patriarchat im Namen des Islams in vielen Teilen der Welt überhaupt nichts sagt. Da auch gerade gewisse rechtspopulistische Bewegungen sogar eine Faszination für den Islam oder für den Islamismus verspüren. In dem Sinne muss man sich dann nochmal angucken, wie diese Ressentiments halt sind in der Bevölkerung, die, wenn man Wilhelm Heidmeier folgt, bis zu einem Drittel zum Beispiel in der deutschen Bevölkerung vorhanden sind, wo bei Umfragen bis zu 33% sagen, sie fühlen sich, Zitat, wie Fremde im eigenen Land, weil Muslime in Deutschland leben würden, wie dieses sozusagen, diese Ressentiments konstituiert sind. Was man feststellen kann, zum Beispiel hier auch in Köln ist, um es beispielhaft zu machen, in Köln-Ehrenfeld wurde die Moschee umgebaut und es gab da einen ziemlich großen Aufruhr drum, was ein wenig verwundert, da zum einen vor der Gemeinde von Millî Görüs oder vor der Gemeinde der Al-Nur noch nie Demonstranten waren, noch nie irgendwie Proteste oder irgendwie Flugblätter dazu verteilt wurden, wo unserer Ansicht nach sehr wohl die Berechtigung und die Notwendigkeit bestehen würde, vor islamistischen Vereinen mal aufzulaufen und dort praktische Kritik, was auf dieser Konferenz auch nochmal ein Thema sein wird, wie man sozusagen die Kritik am Islamismus in die Praxis führen kann, man zu Recht tun müsste, stattdessen sich auf konservativ-islamische Gemeinde DITIB sehr konzentriert wurde und das Ganze eine Art, unser Fädel soll reinbleiben, Stil angenommen hat. Also selbst Leute, die früher auch mal auf Antifa-Demos redeten, wie Giordano, benutzten dann in ihrer Kritik Bilder, wie die in die Sozialsysteme angeblich eingewanderten Migrantinnen. Das heißt, die Stereotypen-Bilder, die im fremdenfeindlichen Klischee so existieren, sind auch von teilweise, den selbst nennen sich linken Islamkritikern benutzt worden. Und die Stimmung im Ehrenfeld selbst war auch weniger davon geprägt, jetzt eine klare Islamkritik zu ziehen, sondern der von der CDU übergelaufene Pro-Kölner ist er jetzt, Jörg Uckermann, der war in CDU Ehrenfeld der Chefe, der hatte es schon, als er bei CDU war, Überfremdung genannt. Für den Rechtspopulismus in Europa sind diese antimuslimischen Ressentiments nicht nur Mittel zum Zweck, sprich höhere Wahlerfolge zu erreichen, sie bieten auch die Möglichkeit für den Rechtspopulismus eine gemeinsame politische Leitlinie zu entwickeln für den Raum Europa, was in der Vergangenheit immer kompliziert war, da aufgrund der verschiedenen Nationalismen immer Differenzen entstanden. Von der Grundidee aus, das christliche europäische Abendland zu verteidigen gegen die fremden Einflüsse Islam, bietet sich die Möglichkeit sozusagen auch eine Leitlinie für eine kommende Politik im europäischen Raum zu entwickeln. Da wird es wahrscheinlich auch noch dieses Jahr die Gründung einer europaweiten Rechtspartei geben. Angekündigt ist das für den 18. November. Die würde dann heißen Europäische Patriotische Partei oder Europäische Freiheitliche Partei, wo halt auch die Parteien, die jetzt 2 Wochen jetzt hier sein werden, auch mit vertreten sind. Sprich, Es gibt die, auch die organisatorischen Bemühungen. Nun käme ich dann ein bisschen zurück zu diesem Nazis raus, was ich am Anfang gesagt hatte, uns relativ klar war, dass das kommen wird von der Linken. Da müsste man sich halt den Rechtspopulismus anschauen. Zum einen ist das Problem, dass teilweise auch antifaschistische Gruppen sich die Programmatik der Rechten gar nicht mehr anschauen, was die konkreten Forderungen sind und wie das konkrete Agieren ist. Da wäre dann vielleicht auch meine Kritik an Klaus Blees, der das zwar sehr ordentlich nachrecherchiert hat und es natürlich auch stimmt, dass sie Antisemiten und Antizionisten bei ProKölln sind, aber in der politischen, tagtäglichen Agitation der Antisemitismus so gut wie eigentlich gar keine Rolle spielt. Und das zum einen. Und ja, da müsste natürlich erstmal eine richtige Faschismus- oder Nationalsozialismus-Analyse daherkommen. Und die würde dann halt feststellen, dass ohne die zentrale Ideologie des Antisemitismus und die Leitvorstellung einer Volksgemeinschaft man diese rechtspopulistischen Parteien nicht Nazis eigentlich nennen kann. Die Frage, wie man sie dann definiert, ob extreme Rechte, rechtsextrem, ist ja ein Begriff, der in der Linken eigentlich nicht benutzt wird, auch zu guter Recht, weil es aus einer totalitarismus-theoretischen Ecke kommt. Oder halt Rechtspopulismus. Der Populismus an sich, gibt es ja auch verschiedene Theorien drüber, die morgen vielleicht so zwei davon mal näher dargestellt werden, ist allgemein in Europa als Politikform, glaube ich, sehr im Kommen. Das sah man bei Nicolas Sarkozy oder Christian Blocher. Das sieht man aber auch bei Oscar Lafontaine, dass sozusagen die politische Debatte sehr auf populistische Art und Weise vermehrt geführt wird. Die Anrufung sozusagen des Volkes, die eigene Position in der politischen Debatte dann stärken soll, ist schon etabliertes Moment. Von daher auch für die Rechtspopulisten jetzt nichts Besonderes, dass sie sich dessen bedienen. Allgemein ist der Rechtspopulismus natürlich dahingehend, dass er vielleicht die Tendenzen, die allgemein in Europa bestehen, hin zu einer autoritären Staatsformierung klar ausspricht und klar fordert. Das heißt, das, was Wirklichkeit dabei ist zu werden, die Abschottung Europas, die rigide Abschiebung von Menschen ohne in einer Willkürherrschaft, die sozialdarwinistischen Ausgrenzungen von sozial schlechter gestellten Menschen, das sieht man auch heute schon in der Arge. Dafür braucht man eigentlich keine Rechtspopulisten. Aber die Rechtspopulisten schaffen es, in ihren Feindbildkonstruktionen eine große Anhängerschaft sozusagen davon zu überzeugen, dass es noch rabiater und noch krasser, das, was sowieso hin schon existiert, umgesetzt werden muss. Und sie schaffen es in dem Sinne, ja, ganz rechts außen, vielleicht das politische Programm zu formulieren, was Sozialdemokraten oder liberale Parteien aufgrund ihrer eigenen Anhängerschaft und ihrer geschichtlichen Werdung so nicht formulieren könnten. Das wäre eine unserer Thesen, dass der Rechtspopulismus in dieser Hinsicht und sein Erstarken eigentlich ein Ausdruck der allgemeinen Tendenz in Europa ist, die spätbürgerliche Ordnung in einer autoritären Gesellschaft auflöst. Das heißt, es würde zwar noch einen Parlamentarismus geben, aber an diesem klassischen bürgerlichen Demokratieverständnis würde es ziemlich vorbeigehen. Expertengremien übernehmen größere Einflüsse oder zentrale exekutive Funktionen und die Judikative ist nur noch zu Begradigungen da und Polizei und Sicherheitsstaat spielen eine zentrale Rolle in der politischen Debatte oder in der Vorlegung von Themen. Das Ganze, wie in unserem Aufruf dann ja auch steht, sehen wir verknüpft mit dem Neoliberalismus und wir nennen es einer sozialen Krise. Auch wenn uns vorgeworfen wurde, wir würden den Kooperationismus oder den Welfare State zurück, das stimmt nicht. Wenn man sich, also eigentlich ist es ein wenig absurd, weil alle das feststellen, dass Zeit Ende der 70er Jahre mit der ersten Ölkrise ist eine zunehmende Massenarbeitslosigkeit in Europa oder weltweit gibt, dass die Gewerkschaften deutlich geschwächter sind, dass die Möglichkeiten zu betrieblichen Streiks und so weiter schlechter geworden sind, dass die Arbeitslosen mehr und mehr drangsaliert werden. Das ist ja alles, glaube ich, kaum bestreitbar, weil steht ja eigentlich in jeder Zeitung drin. Die wirtschaftlichen Veränderungen, wie sie passiert sind, bedürfen natürlich oder haben dazu geführt, dass die alten Bilder, die Identifikationsbilder, die vielleicht in großen Teilen der Bevölkerung herrschten, mit mein guter Betrieb und mein soziales Milieu, auf das man sich in vielleicht Klassenidentität berufen konnte, sowas ist zunehmend zerbrochen. Und es sind natürlich das Bedürfnis in einer ziemlich chaotischen Welt, wie sie dann vielleicht einigen erscheint, nach anderen Kollektiven ist ziemlich gestärkt worden. Mögliche Kollektividentitäten werden dann religiöse oder nationale. Und gerade da ist vielleicht auch dann das verbindende Element zwischen Islamismus und Rechtspopulismus, dass sie beide aufgrund dieser Krise neue kollektive Identitäten anbieten den Leuten, wie die Religion auch, die versprechen, eine Lösung zu haben, nämlich die Aufhebung sozusagen des persönlichen Unglücks in einer Gemeinschaft, in einer autoritären Zwangsgemeinschaft, die bessere und die richtige Ordnung schaffen würde. Ja, diese schreckliche Utopie von rechts und von den Islamisten sehen wir gleichwertig bekämpfenswert. Und damit würde ich dann direkt, dürft ihr mich anfangen zu kritisieren. Vielleicht gibt es auch noch den ums ganze Vortrag, die sind hoffentlich noch besser vorbereitet als ich. Ja. Ja. Philipp? Einen Punkt, den habe ich vermisst bei dem, was du gesagt hast, und zwar in Bezug auf die Rechtspopulisten. Du hast ja davon gesprochen, von dem autoritären Staat. Kannst du vielleicht ein bisschen lauter reden, weil wir zeichnen das Ganze auf und damit es dann auch. Also einen Punkt habe ich vermisst bei dem, was du gesagt hast. Zwar, was die Rechtspopulisten angeht. Du hast ja davon gesprochen, von einem autoritären Staat und dass die Rechtspopulisten eigentlich eine Tendenz ausdrücken, die allgemein da ist, dass sie das immer noch verstärken wollen. Vielleicht steht es ein bisschen im Widerspruch zu diesem autoritären Staatsgedanken, dass ja die Hauptforderung dieser ganzen Rechtspopulisten eigentlich direkte Demokratie ist. Nämlich gerade keine Auflösung von Demokratie, sondern eine Stärkung von Demokratie, die sich eben natürlich auf diese Volkskonzepte, auf diese völkischen Konzepte auch stützen kann, die dann auch mal als Kultur, als Kultur eben daherkommen. Und vielleicht ist das auch ein Bindeglied zwischen Rechtspopulismus und Nationalsozialismus, weil das ja am Anfang die Frage aufgeworfen hat. Und das ist gleichzeitig auch was, was sie natürlich mit den anderen demokratischen Parteien auch verbindet in gewisser Weise. Ganz kurz, kannst du das nochmal erläutern? Das geht ganz schnell. Kannst du das nochmal kurz erläutern, was du meintest mit der direkten Demokratie? Also ich habe es nicht so ganz verstanden. Und näher ins Mikrofon. Ja, also was heißt erläutern? Also ich... Wenn man sich diese Verlautbarung dieser Parteien oder Gruppierungen anguckt, dann fordern die halt direkte Demokratie ganz offen auch. Die setzen sich zum Beispiel für Bürgerentscheide vermehrt ein und das eben und wenden sich gegen die herrschenden Politiker und die alteingesessenen Parteien und so. Und das ist natürlich so ein volkstümlicher, völkischer Aufbruch gegen die da oben. Und da kommt natürlich auch das antisemitische Element dann auch wieder rein. Also gegen die da oben, die machen, was sie wollen und das auf Kosten des Volkes und so weiter. Hinter. Direkt dazu, aber wohlgemerkt, das machen sie ja nur als, also das nutzen sie nur als Mittel, nicht als oberstes Ziel. Es gibt ja von Udo Vogt oder von anderen NPD-Größen auch Aussagen, die nicht so bekannt geworden sind, die nicht, also die versteckt aufgenommen wurden, wo sie offen einen Führerkult aussprechen, wo sie den auch fordern. Und das gehört eigentlich zur NPD-Ideologie, glaube ich, schon mit dazu. Nur, dass sie die Demokratie eben ja als Mittel zum Zweck sehen. Weil sie auch meinen, dass es in der Weimarer Republik damals ja so vermeintlich gut geklappt hat. Also mir ist bei eurem Aufruf ein Punkt gleich aufgefallen in der Überschrift. Da heißt es, Rassismus, Islamismus, Nationalismus und Kapitalismus bekämpfen. Und ich habe gedacht, wir leben eigentlich in Deutschland. Und es ist mir nicht bekannt, dass in Deutschland eine tief verwurzelte islamische Tradition oder sowas gibt. Sondern es ist hier wirklich der deutsche Nationalismus, deutscher abendländische, klerikale, katholisch, wie man es auch nennen will, Tradition. Und wenn man hier Schwerpunkte setzt, also Rassismus ist ein Riesenbegriff, Kapitalismus ist ein Riesenbegriff, Nationalismus ist ein Riesenbegriff. Und dann taucht in Deutschland, wo es auch einen Holocaust gab, auf einmal gleichrangig damit Islamismus auf, finde ich, dann stimmt, da stimmt irgendwas ganz grundlegend nicht. Also das ist mir aufgefallen, das ist so eine Verschiebung. Da kommt man dann aufs Gleis irgendwie, diese Rechtspopulisten, wie ihr sie bezeichnet, die machen eine falsche Kritik am Islam, wir machen die richtige. Und das Gemeinsame ist irgendwie, man muss den Islam kritisieren oder was. Ich meine, der Islam ist an und für sich eine Religion. Und wenn man Religion als Religion nimmt, dann ist in Deutschland ganz sicher, bevor man nicht irgendwie vollständig mit dieser christlichen Tradition und Kreuzzügen und Verbrechen, was da alles gibt, wir haben auch ein Bündnis mit den Nazis gehabt, abrechnet, völlig verkehrt, finde ich, in die falsche Richtung weisen, da Islamismus sozusagen zur Fahne zu machen. Und ist, also fehlt dies alles andere, es fehlt der Antisemitismus da. Und das einfach als Losung, ich will jetzt nicht mehr dazu sagen, denke ich, sollte man nochmal gründlich drüber nachdenken, in welchem Land leben wir eigentlich. Und diese Gleichsetzung von euch auch irgendwie in deinem Beitrag, Islam, Islamismus, das ist doch ja auch nicht ganz dasselbe. Ja? Und wenn man Islam nimmt, ist es eine Religion. Ja? Und wenn man, was weiß ich, türkische graue Wölfe angreifen will, muss man halt zeigen, dass es Faschisten und Nazis sind. Die sind ja, wollen halt einen großen Turan oder irgendwie eine faschistische Ideologie haben, da muss man das zeigen. Aber sozusagen dieses über einen Kamm scheren und dann Islamismus, finde ich, mehr als problematisch. Also erstens ist es so, dass natürlich, dass Parolen immer dazu da sind, irgendwie knapp irgendwas hinzubringen. Und das heißt, sie sind immer verkürzt in gewisser Hinsicht. Man kann nicht mit 5 Worten die Welt erklären. Ich habe das ja eben versucht, ein bisschen darzulegen. Jenseits dessen, dass es Anti-Islam-Kongress heißt, wieso da jetzt Islamismus drin ist. Und da ging es, habe ich ja eben versucht auszuführen, darum, wo halt diese klassischen Identifikationsmöglichkeiten weggebrochen sind, weil der soziale Staat oder der Welfare-State da nicht mehr so existiert, entstehen halt sozusagen Bewegungen, reaktionäre Bewegungen wie der Rechtspopulismus, aber auch der Islamismus, die gerade versprechen, wir bieten euch hier eine neue kollektive Identität, eine neue Gemeinschaft an und versprechen gleichzeitig negativen Utopie die perfekte Ordnung für die Menschheit zu lösen. Dass das ein Angebot an die deutsche Mehrheitsbevölkerung ist, an stinknormalen Deutschen? Also Die machen das Gleiche. Also es ist nochmal, glaube ich, ein Unterschied zwischen Religion und reaktionärer Bewegung insofern, dass beim Christentum zum einen es insofern säkularisiert, nennt man es dann häufig, ich finde das vielleicht auch ein bisschen fragwürdig, aber auf die eigene Lebensführung beschränkt häufig ist oder auf das, was man mit der Familie und den Freunden, wie man dort zusammenlegt, während jetzt fundamentalistische Christen oder Islamisten schon beanspruchen für die gesamte Gesellschaft, das Ordnungsmodell zu haben und dieses auch umsetzen zu wollen. Und ja, mit Deutschland und was ist mit der Mehrheitsbevölkerung? Also erstens, es gibt eine ganze Anzahl von Konvertiten. Zweitens gehören die Migrantinnen aus der Türkei oder aus anderen Ländern auch zu Deutschland. Und ich sehe da kein Problem. Also wir wenden uns hiermit ja auch hauptsächlich an die linke Szene, weil wir wissen, dass wahrscheinlich die Mehrheit der Fortarbeiter das nicht jetzt im Internet sich durchgelesen haben wird. Das heißt, wir können, es ist insofern jetzt die Frage, warum man jetzt die Referenz irgendwie nur speziell auf ja, die deutsche Mehrheitsgesellschaft legen muss. Und wenn du in gewissen ja, Stadtteilen von Großstädten bist, dann ist halt das Hauptproblem da auch nicht mehr die katholische Kirche, sondern dann sind es halt die Boskurts oder islamistische Vereine. Und wenn wir als radikale Linke noch immer den Anspruch haben, und den habe ich zumindest auch mit den türkischen oder kurdischen oder sonst wie migrantischen Jugendlichen gemeinsam zu kämpfen, dann ist das eine der zentralen Fragen für die Großstädte. Dann ist das die Frage, wie kann die radikale Linke gegen Boskurts, gegen Islamisten und so weiter vorgehen, damit wir auch zusammen kämpfen können. Es gab erst einen Meldung da hinten. Ja, du hast es eben erwähnt. Warte mal kurz. Ja, du hattest eben erwähnt, die fundamentalistischen Christen. Ja. Nur ich frage mich, warum stehen die fundamentalistischen Christen nicht in diesem Aufruf drin? Warum ist es keine Fundamentalismuskritik, keine Religionskritik? Also gerade da, wo ich herkomme, haben wir sehr erhebliche Probleme, gerade mit evangelikalen Christen. Ja. Also wir haben schon vor Opus Dei demonstriert, wir haben schon zusammen mit anderen Gruppen vor Kardinal Meissners Haus demonstriert, wir haben schon die Aktion Kirchenaustritt von der schwul-lesbischen Gruppe Queergestellt mit unterstützt. Und wenn es jetzt hier ein Treffen Fundamentalisten, der Kardinal Meissner mit irgendwelchen Opus Dei-Freaks auflaufen würde und wir würden dagegen eine Demonstration starten, dann stände auf jeden Fall auch gegen religiösen Fundamentalismus oder gegen den christlichen Fundamentalismus. Wir haben jetzt erstmal hier eine Kritik an der Bewegung Islamismus formuliert. Dazu gibt es natürlich unterschiedliche Meinungen, inwiefern der Islam und Islamismus zusammenhängen und so weiter und so fort. Hier in unserem Aufruf steht überhaupt gar keine Religionskritik in dem klassischen Sinne drin. Ist nicht da. Das könntest du kritisieren, aber nicht, dass wir... Ich würde gerne grundsätzlich die These kritisieren wollen, was hier vertreten ist. Es geht hier, ich denke mal, ihr habt gut bezeichnet, face the players. Wer sind die Spieler? Wer kritisiert heute Islamismus, Islamisten? Das sind ganz viele Leute, die hier in diesem Front sind. Da ist erstmal die Nazis. Die machen Front, wenn irgendwo eine Moschee gebaut wird, da sind die Protestierenden nicht so, sogenannte Populisten, das sind direkte Kader von den Nazis. Da findet man. Was ist noch? Die Presseheads. Was ist noch? Die US-Imperialisten und der deutsche Imperialismus benutzt diese Anti-Islam-Terror-Kampagne, die Faschisierung voranzutreiben, um die ganze Bevölkerung als Ziel zu setzen. Früher war das gegen Türken oder gegen Polen. Heute sind das die Islamisten. Man kann nicht auf die Straße gehen jemand wie aussieht, ohne Blicke zu sehen. Das ist doch diese Kampagne, was geführt wird. Also man muss verstehen, wer ist in der Front der Islamkritiker und Islamismuskritiker. Das sind ganz viele Bandbreite. So wie ich kritisiere natürlich auch Islam. Ich bin gegen jegliche Reaktion, gegen jegliche. Ich würde mich freuen, wenn man diese Kräfte kritisiert und auch ihre Aktionen brandmarkt. Anscheinend ist es keine Trennungslinie, ob man Islam kritisiert, nicht kritisiert. Man muss die Kräfte entdecken, wer dran sind. Natürlich Du hast gesagt, Rechtspopulismus. Ich denke, da ist hinter diesem Ganzen, hängt sich massiv die ganze Nazi-Szene. Warum massiv? Das ist nämlich ihr Nährboden. Es ist jeder in der Presse kritisiert, da nutzen sie, da gibt es eine große Gelegenheit, an die Leute heranzukommen. Deswegen, früher, erinnert euch, das Boot ist voll, war ein NPD-Slogan. Heute ist es CDU, jeder benutzt das. Die NPD ist ein Schrittmacher der deutschen Imperialismus. Das müsst ihr euch nicht als populistisch oder irgendwelche Modeerscheinung abtun. Dahinter stehen massive Nazi-Kräfte. Also wie geht man da ran? Also was will man? Will man Islam als Religion kritisieren? Dann ist es natürlich recht, dass die Kritik an euch. Es gibt nämlich eine gute Tradition in der Türkei. Wenn jemand gegen irgendwelche nationale Unterdrückung spricht, aber nicht die Kurdenfrage erwähnt, nicht gegen den dann ist es für es ist absurd. Derjenige, der ein türkische Linke würde, wenn er nicht gegen den Armenienmord etwas sagen würde, ihm würde man nicht ernst nehmen. Weil, was ist das größere Übel in der Türkei? Das türkische Chauvinismus. Wenn er nicht dagegen was sagt, dann labert er nur. Er erkennt die Wahrheit nicht. Wenn ihr als sozusagen abendländisches Christenvertreter gegen die Moschee demonstriert, wie soll eine demokratische, vielleicht eine islamische euch erkennen? Wie soll denn euch denn einschätzen, wenn ihr nicht radikal, ihr redet Kritik an Islamismus radikal, aber wenn ihr nicht zuerst diesen ganzen reaktionären Christum, ich sage dir, wenn du den Christentum richtig, wie er Anspruch hat, marxistischen Sinne kritisiert, dann ist es auch zugleich, weil das irgendwie das gleiche reaktionäre Scheiße ist, auch in Kritik am sogenannten Islam. So, also wenn ihr den Religion kritisiert, müsst ihr auch zuerst das christliche Religion in Beschuss nehmen. Sonst seid ihr kann man euch nicht ernst nehmen. So, wollt ihr den Bewegung kritisieren, dann müsst ihr mal gucken, warum so, Hamas oder andere Bewegungen, was haben sie gemeinsam? Die Gemeinsamkeit ist doch der Antisemitismus, was die Nazis hier sind. Das ist also eine sogenannte große Koalition bis zur bürgerlichen Presse. Man weiß, dass die Palästinenser von der Europäischen Union unterstützt werden. Das müsst ihr doch mal erkennen. Also wollt ihr diese Bewegung bekämpfen, dann müsst ihr die Ursachen nicht eine, wenn ihr eine nur was scheint. Ihr müsst reingehen und gucken, wer steht dahinter. Was ist die Gemeinsamkeiten? Ich denke, das ist der Kampf gegen diesen Antisemitismus. Der muss wirklich geführt werden. Sonst sieht man die Freunde und Feinde nicht. Wie gesagt, man muss echt wissen, wer hier spielt. Ich sage weder Bahamas noch Hamas. Man muss diese Kräfte echt richtig kritisieren. Ich bin hier Dieter Aslung von der Ökologischen Linken in Köln. Wir haben den Aufruf auch unterschrieben. Und auch, wir haben auch die Überschrift gelesen, auch diese Reihung Islamismus bekämpfen, Kapitalismus und so weiter, das haben wir auch. Und obwohl die Leute, die hier gesagt haben, dass eine generelle Religionskritik in dem Aufruf fehlt, also die Leute haben sicherlich auch recht. Natürlich gibt es auch eine Offensive von christlichen Fundamentalisten. Es gibt eine Dalai Lama-Besoffenheit, eine Buddhismus-Besoffenheit hat es hier gegeben. Das heißt, es ist natürlich immer die Aufgabe von Linken und emanzipatorischen Linken, im Sinne von diesem von einem anderen Marx-Zitat, an den Anfang jeglicher Kritik auch die Religionskritik zu setzen. Und zwar grundlegend und in allen ihren Erscheinungsformen. Ich finde es natürlich trotzdem richtig, dass man anlässlich dieses Anlasses, den wir hier haben, also des Aufmarschs von Rechtspopulisten hier in Köln, dass man dann diese Frage des Islamismus in den Vordergrund stellt. Und das Gute an dem Aufruf ist ja auch noch an der Konferenz, ist ja auch in der Initiative des Antifa-K, ist ja das, dass man versucht, sozusagen genau aus dieser toten Konfrontation rauszukommen. Auf der einen Seite die Leute, die ehemalig linken Positionen, die also reaktionär, die inzwischen reaktionäre Unterstützung der westlichen Zivilisation des westlichen Zivilisationsmodells, des Kriegs der Kulturen unterstützen, also die Ecke, die hier als Bahamas bezeichnet worden ist, also reaktionär antideutsche Position, dass man aus dieser unfruchtbaren Diskussion rauskommt, sich zwischen dieser Geschichte und auf der anderen Seite des Gesundbetens von einer dumpfen antiimperialistischen Position, wie ich das auch eben in dem Beitrag, den du eben gemacht hast, rausgehört habe, dass man sozusagen, wenn das Volk, in dessen Interesse man spricht, wenn zu dem Selbstverständnis des Volkes auch eine Verankerung im Islam gehört, dass man dann diese Frage umschweift oder umgeht, die nicht anspricht und stattdessen auch einen Ersatzschauplatz, nämlich der sozusagen einen Ersatzschauplatz umlenken will, nämlich eine Christentumskritik. Das finde ich also das Verdienst des Antifa-Kas, trotz der Schwächen, die der Aufruf hat, zu versuchen, aus dieser Konfrontation rauszukommen, eine neue politische Linie zu formulieren, die sich eben dieser Frage stellt, was haben fundamentalistische, religiöse Bestrebungen, was haben die für ein antiemanzipatorisches, zerstörerisches, barbarisches Potenzial? Und wenn man da sieht, dass man muss sich nur das Frauenbild anzuschauen oder den Umgang mit Schwulen und Lesben und so weiter, da sind, oder mit die Schöpfungstheorie, die Kreationisten vertreten islamische Gruppen genauso, also ein antiaufklärerisches Weltbild, und das alles gibt einem sozusagen dieser Gesellschaft hier, der kapitalistischen Gesellschaft, in der wir leben, hier so einen Schub, die es ermöglicht, sondern die Barbarei, die in der Technik, der Produktionsweise, in der Kriegsführung liegt, und den Zerfall von so sozialen Strukturen, den neuen Kit zu geben, und das, was wir vielleicht alle für tot gehalten haben, also oder für überflüssig, langweilig und erledigt schon seit 100 Jahren, Auseinandersetzung mit Religion, hat das halt hier wieder neu auf die Tagesordnung gestellt. Und das sollte man nacheinander abarbeiten, und der Islamismus ist halt auch sozusagen das, was hier gerade mal hier ansteht. Ja, nur ganz kurz zu dem, es wurde ja die Frage aufgeworfen, was das bedeutet, dass wir hier in Deutschland sind, und in Bezug auf den Aufruf. Und da wollte ich nur sagen, dass es ja nicht der Vatikan und auch nicht Polen ist, das zur Vernichtung Israels aufruft und Bataillone losschickt, um möglichst viele Juden zu ermorden, sondern dass es der Iran ist unter anderem, und dass es die radikalen Moslems sind, die tagtäglich zur Ermordung der Juden aufrufen und auch zur Tat schreiten. Und wer das einfach wegwischen will mit einer allgemeinen Religionskritik oder einem Verweis auf die Untaten von christlichen Fundamentalisten, die es auch gibt, die aber in keinem Verhältnis dazu stehen, dann empfinde ich das als eine Relativierung einfach. Also ich finde eine allgemeine Religionskritik angebracht, nur was ja hier passiert, ist ja nicht eine allgemeine Religionskritik zu fordern, sondern das Gegeneinander auszuspielen, beziehungsweise Vorwürfe zu äußern von wegen, das ist doch viel wichtiger oder das müsstet ihr als erstes machen. Und es wurde ja auch von vorne schon gesagt, dass die Praxis eine andere ist. Es sind ja auch immer die Leute, die man jahrzehntelang nicht sieht, wenn es gegen um Kirchenkritik geht oder auch um Religionskritik allgemein, die jetzt plötzlich fordern, wenn man den Islam kritisiert, man soll ja doch erstmal die Kirche kritisieren. Es ist einfach eine Schutzbehauptung, die hier von zwei, drei Rednerinnen gerade kam. Es ist Subtext, so unten durch, so. Das ist ein Gegeneinander ausspielen, und auch eine Aufzählung von anti-emanzipatorischen Sachen ist noch lange keine Gleichsetzung, ist erstmal eine Aufzählung. Das ist auch wieder so eine Sache, um die Sache zu verharmlosen oder auch anderweitig zu thematisieren, das einfach als eine Gleichsetzung darzustellen, weil es ist erstmal nur eine Aufzählung anti-emanzipatorischer Faktoren. Keine Fragen? Ja. War auch gerade so schön in der Debatte hier. Hin und her brauchten wir gar nichts dazu sagen. ja. Bin ich auch gerade ein wenig sprachlos. Ich denke, was sich ja schon ein bisschen herauskristallisiert hat, ist halt jetzt so in der Debatte, dass es so zwei Grundansichten dazu gibt, ne, die sich in der Frage kristallisieren, der Hauptfeind steht im eigenen Land, wer ist der Feind eigentlich? Und der Kollege da hinten meinte ja, wir müssten zuerst den deutschen Chauvinismus aufs Korn nehmen sozusagen und das als zentrales Moment begreifen und alle Propaganda und Agitation erstmal daran ausrichten, um dann, ja, dann weiß ich auch nicht, dann wird man mehr und mehr und da ist dann halt die Frage, wie das dann weiter wäre. Wir beschreiten einen etwas anderen Weg. Wir glauben, glaube ich, da grundsätzlich, was hier auch ein paar andere, glaube ich, so allgemein als Leitlinie sehen, nicht diese Umschiffungstouren machen zu müssen, also schon irgendwie den Anspruch zu haben, das Richtige zu allen Sachen zu sagen und es nicht so taktisch irgendwie immer zu sehen. Ich selber komme aus meine Vergangenheit so einer trotzkistischen K-Sekte, da hat man das immer betrieben, dass man irgendwie so Flugblätter geschrieben hat und sich bemüht hat, es so zu formulieren, dass die Massen es mittragen können. Das finde ich inzwischen ganz schrecklich, dass man, also diese ganze Umschiffungsvorstellung finde ich ja sehr komisch und von daher glaube ich, müsste man gerade in diesen Auseinandersetzungen, wenn es zwischen links und rechts ist, vielleicht doch, beanspruche für mich ja selbst Kommunist zu sein, versuchen da auch immer eine kommunistische Kritik reinzubringen in diese ganzen Auseinandersetzungen. Und das wird halt jetzt gerade in zwei Wochen gerade auch wieder so eine Kiste werden. Ne? Auf der einen Seite wird zum Thema nichts gesagt werden, da wird weder zum Islam wird die große Masse Protestierenden was sagen, noch zu Einwanderung oder Integration, also die klassischen linken Fragen, wo sie ja eigentlich jeder was zu sagen könnte, wird ziemlich unterbelichtet sein und es wird nur noch Nazis rausgerufen und wer dann da neben einen steht, ist dann der Herr Fritz Schrammer und andere Politikgrößen, die dann mit ihrem DGB-Westen an auch Nazis rausrufen. Und an diesem Punkt ist es, glaube ich, dann richtig und wichtig, auf der einen Seite den Hamas-Fans und so weiter zu sagen, dass man da ein klares Game Over für die Linke sieht, wenn die sich auf sowas einlässt. Und auf der anderen Seite den besseren Deutschen, wie ich sie jetzt mal nenne, auch deutlich zu machen, dass ihre Form von Nationalismus und staatlich Leid, Rassismus will ich es jetzt nicht nennen, aber den alltäglichen Rassismus, für den sie dann ja stehen, auch für die Abschiebe, Unterkünfte und so weiter und so fort, da hinein zu intervenieren und zum einen ist zu versuchen, richtig zu formulieren, die Kritik da an allen drei Fronten, aber auch in der Praxis halt eine angemessene Antwort zu finden. So viel zu dieser Umschiffungstheorie, dass wir da, glaube ich, das nicht so unsere Strategie und Taktik ist. Sehen andere vielleicht anders. Ja. Ich würde gerne eine Frage stellen, die ein bisschen in eine andere Richtung geht, sich aber auf deinen Vortrag bezieht. Du hast in deinem Vortrag gesagt, dass... Du hast in deinem Vortrag gesagt, dass ihr glaubt, dass diese Konferenz der Auftakt einer neuen Strategie der rechtspopulistischen Parteien ist, also die du auch aufgezählt hast. Ich meine, Versuche, dass die zusammen eine europäische Partei bilden, gab es ja einige, die sind alle gescheitert. Und die Frage ist, warum sollte das diesmal eigentlich anders sein? Ist wirklich dieses Thema Islam so tragkräftig für Rechtspopulisten und Nazis, dass sich da so eine einheitliche Bewegung tatsächlich bilden kann? Ist da mehr abzusehen als das, was du gesagt hast? Also Natürlich ist das Spekulation, ob so etwas klappen kann oder nicht. Das wird man, glaube ich, erst sehen, wenn es dann passiert ist. Aber ich glaube, dass dieser gescheiterte Versuch der Europafraktion, also unter dem Namen Identität, Tradition, Souveränität, wo ja hier Duce Enkelin Alessandra Mussolini mit den rumänischen Abgeordneten aufgrund ihres Antiziganismus ein wenig aneinander geraten ist, weil die Rumänen sich nicht als Zigeuner bezeichnen lassen wollten, weil sie ja auch selber Antiziganisten sind. Glaube ich, hat zumindest Vlaams Belang und der FPÖ deutlich gemacht, dass ja, die Problematik ist, wie bringt man diese verschiedenen Programme dieser nationalen Parteien überhaupt zusammen? Vor allem, wenn man irgendwie wie die Liga Nord oder hier die Freiheitlichen aus Südtirol oder Alsace, der Bord, so lauter so separationistische Bewegungen, der Vlaams Belang ja auch, hat, die in dem Sinne ja für dann die italienische Rechte oder für die belgische Rechte ansonsten immer ein Problem darstellen. Das heißt, mit dem eigentlichen Programm sozusagen sich auf das kleine Fleckchen Land positiv zu beziehen und das ja, nationalistisch zu überhöhen, das passt als politische Strategien in den europäischen Raum, wie man gesehen hat, irgendwie überhaupt nicht hinein. Deswegen lachen ja auch immer dann diese ganzen Feuilletonisten so, haha, die Rechte für Europa, wie soll das gehen? Da haben sie auch recht, das ist ein Widerspruch. Die Rechte hat auf jeden Fall verstärkt das Thema Anti-Islam aufgegriffen, hat sich verstärkt zu Moscheebauten und Minarettenbauten und so weiter und so fort engagiert. Zum Beispiel in der Schweiz konnte die SVP ja sehr gut damit punkten. Auch in anderen Ländern, der Vlaams Belang hat große Erfolge mit diesen Anti-Islam-Kampagnen gekriegt. Und das zum einen führt das natürlich dazu, dass die sich natürlich das schon sehen. Die haben Erfolg damit. Das heißt, man hält daran erstmal fest. Das andere ist, wie schon gesagt, wie bringt man eine Programmatik zustande für den europäischen Raum? Und dort bietet sich dieser Gegensatz dann, der da konstruiert wird zwischen christlich-europäischem Abendland und ja, islamischem Kulturraum sehr gut an, erstmal. Es gibt auch organisatorische Sachen, zum Beispiel Anfang dieses Jahres wurde das Städtebündnis gegen Islamisierung gegründet, wo einzelne Kommunalpolitiker aus mehreren Städten Europas Mitglied sind, die dann sozusagen auf lokalpolitischer Ebene immer so Anträge einbringen, die sich hauptsächlich auf Moscheebauten und so weiter beziehen. Ja, und demnächst dann vielleicht diese neue europäische Rechtsparteigründung. Ich glaube, für die Rechtspopulisten selbst ist der Weg noch gar nicht so 100% fest, sondern wird sich, glaube ich, auch erst in den nächsten Monaten oder anderthalb Jahren dann auch klären, ob das ein möglicher Weg ist. Nur, wenn man sich anschaut, wie ich da auch erzählt hatte, wie groß die Ressentiments sind, wie groß die Wahlerfolge waren, wenn sie diese Themen benutzt haben, zeigt schon, dass es ja, eine der wahrscheinlicheren Möglichkeiten ist, dass das aufgehen könnte als Konzept für die. Ja. Also ich will nur noch mal zu unserer Debatte sagen, ich finde es erstens prima, dass ihr da die Aktion setzt, gegen die Aktion auch zur Diskussion aufruft. Mhm. Und ich glaube, es ist ziemlich wichtig, dass man in der Diskussion mal guckt, welche Argumente gibt es. Also es geht nicht darum, irgendwelche Schubladenschächtelchen zu machen, sondern welche Argumente gibt es eigentlich pro und contra. Mein Argument war halt, dass ich den Begriff Islamismus in dieser Reihe, Rassismus, Nationalismus, Kapitalismus, mehr als problematisch finde, habe das versucht zu begründen. Ich will jetzt nur noch kurz anmerken, ich glaube, man muss auch noch unterscheiden, was diese Leute sagen. Ja? So ein Nazi oder wie du ihn auch immer oder ihren benennen wollt, der kann sehr viel sagen und das, was sie dann wirklich machen, sagen wir mal, wenn sie an die Macht kommen, die Knüppel in die Hand bekommen, ist immer noch eine andere Geschichte. Ja? Ich meine, vor 10, 15 Jahren war halt das Zentrale Asylbetrug, dann gegen die Roma, diese FPÖ, die da Redner hat, die macht in Österreich zurzeit überhaupt nichts mit Islam. Die sagen, Asylbetrug ist Heimatflug, überall plakatiert. Die können zu jedem Thema, was sie greifen können, was aufgreifen und treiben die Nazi-Ideologie voran. Und jetzt ist das Problem halt, nochmal zum Ausgangspunkt Deutschland, es gibt eine gewisse Dynamik, die in Deutschland unheimlich tief ist, dass es halt 1945 keinen Bruch gab, gesellschaftlich, politisch, dass diese Typen weiter da waren, dass dieselben Machttypen und Klasse eigentlich die an der Macht ist und diese Dynamik sozusagen, Deutschland wieder groß, geht die Scheiße wieder los, bringt sehr verzweigt immer eine Schicht nach der anderen, wird immer offener. Ich meine, Historikerstreit, Martin Walser und so weiter und so fort, das ist eine riesige Offensive, nicht nur in der Ideologie, sondern auch 18.000 registrierte Nazi-Verbrechen in Deutschland, jetzt wieder zwei Menschen von Nazis ermordet in Sachsen, einer hat ein Hakenkreuz gehabt, einer von den Tätern. Und diese Dynamik sozusagen in Deutschland, von der darf man sich nicht abkoppeln. Ich glaube, zum Beispiel die FPÖ oder diese Typen, die da zusammenkommen, die haben alle den Ursprung in diesem deutsch-nationalistischen Boden. Ja? Und diese FPÖ zum Beispiel in Österreich, weiß ich es, die ist gegründet worden, das waren alles alte SSler und die durften in den Niederlanden nicht einreisen. Und dieser SS-Peter, mit dem der Kreisky koaliert hat, das waren SSler und die treffen sich jedes Jahr irgendwo mit Haider auf dem Berg, um die alten Traditionen zu pflegen und so weiter. Das hat eine tiefe Sache, Nährboden. Ich glaube, du kannst dich nachher melden. Ich bin jetzt auch schon fertig. Ich wollte sagen, ich glaube, dass ihr hier schreibt, als im Gegensatz zum Völkischen ist der heutige Standort und so weiter, dieser Gegensatz, den gibt es meiner Meinung nach so nicht. Ja? Das Völkische ist auch in diesem Anti-Islamismus von diesen Rechtspopulisten voll drin. Also es gibt da keine chinesische Mauer. Und die Verbindungslinie und den Boden für das zu zeigen, das finde ich, kommt einfach da zu kurz. Also ich weiß nicht, wenn ich zumindest nicht richtig verstanden habe, dann teile ich die Ansicht halt nicht, dass es sozusagen meiner Meinung nach einen Bruch gibt, wenn jetzt eine FPÖ einen angeblichen Asylbetrug sozusagen in ihr Zentrum setzt und was weiß ich, die Pro-Kölner jetzt eine Pseudo-Islam-Kritik formulieren. Die Grundlage ist ja in beiden Fällen, dass es auf einer rassistischen Grundlage passiert von beiden Strukturen und ich glaube, da sind sie sich dann nämlich sehr, sehr einig und auch sehr, sehr Kontakt, also besteht die Kontaktmöglichkeit sehr gut. Und das ist, finde ich, auch das Gute oder das Sinnvolle daran, dass man die Islamkritik, wie der Antifa-AK es getan hat, oder auch andere Gruppen, ich bin da sogar auch bereit, gerne mal zu diskutieren, wie muss die Islamkritik dann genau aussehen. Aber ich finde es sinnvoll, sie überhaupt mit reinzubringen, weil man kann jetzt an so einer Stelle, was vorhin der Alex auch dargestellt hat, an so einer Stelle sich hinsetzen und sagen, okay, einfach Nazis rausrufen, aber den Gegenstand der Islamkritik sozusagen nicht, sich damit nicht befassen und zu zeigen, ist es sinnvoll, den Islam zu kritisieren und das ist auch als Kommunist sinnvoll, weil schon der Kommunismus, als Kommunist sich irgendwie dann doch nur auf die Nation beziehen und nur in Deutschland zu agieren und auch nur zu sehen, was in Deutschland passiert, finde ich auch zu kurz gegriffen und da glaube ich, ist es sehr sinnvoll, diesen Ansatz zu machen und zu sagen, wir zeigen, was möglich wäre, was eine Islamkritik sein sollte, zumindest aus Sicht des Antifa-AKs und sagen nicht sozusagen, wir stellen uns dann im Zweifelsfall nonverbal zumindest in die Reihe von denjenigen, die dann auch mit Hamas-Anhängern zum Beispiel gegen die Nazis demonstrieren. Von mir aus, ich denke, diese ganze Diskussion hätte einen Sinn, wenn überhaupt die europäische Volk Angst hätte, islamisiert zu werden. Und ich denke, dass die Leute hier zu wenig Interesse an Religion zeigen. Und so, von daher kann ich nicht dieser ganze Kampf oder interkulturelle Kommunikation sagen, okay, das hat wirklich einen Sinn, dass man gegen Islam kämpft oder gegen Christianismus, weil jede Religion hat seinen Beweis gezeigt. Also, und ich denke ganz genau, dass die Sache woanders liegt. Vielleicht es liegt daran, dass immer mehr Leute in Deutschland kommen, die auch so eine islamische Wurzel haben. Und da könnte man vielleicht die Ursachen so suchen, ja, statt zu sagen, okay, es geht um Kampf gegen Islam oder gegen irgendwelche andere Religion. So sehe ich die Sache so. Ich wollte nur kurz, weil wir ja hier auch irgendwie Antifaschistinnen oder Selbsternannte oder so haben, weil er das gerade meinte mit diesem Berg da, also das Ulrichbergstreffen, das alljährliche Event mit SS-Leuten ist am 20. Das braucht man einfach nur googeln, dann hat man sämtliche Daten, da gibt es eine Anti-Seite. Auf der offiziellen Aufrufseite steht zwar noch das letzte Jahr, aber der Nazi-Treff findet statt, eine Woche vor der Wahl in Österreich und Bayern. Am 20. Also wenn jemand Lust und Zeit hat, kann er da hinfahren und dort protestieren. So, wir sind beim Themenblock, Werbeblock. Möchte Jena noch das Fest der Völker schnell einschieben? Kennt jeder. Ich denke, was hier sehr zu kurz kommt, und ich denke auch, das ist sehr unsolidarisch, was hier rauskommt, ist, unter der Islamkritik gibt es doch eine Hetze gegen die ganzen viele Leute. Es ist doch, ihr braucht doch einfach die Presse aufzumachen. Ihr müsst doch einfach diese Antiterrorgesetze vor Auge führen. Es wird doch, die deutschen Herrschenden hier, die versuchen doch, unter dem Kritik der Islam oder Islamismus immer mehr die Faschisierung voranzutreiben und Hetze gegen anders aussehende Leute voranzutreiben. Es ist nicht nur der Bild-Zeitung, es ist der gesamte Konsens. Deine Nachbar guckt dich. Dein unsolidarisches Verhalten ein bisschen einstellen, so laut reden weiter. Es ist auf der Straße dieser Ghost-Islam gleich Terror, und das ist doch allgegenwärtig. Wenn man diese Seite nicht sieht und sagt, es ist doch die Intention der ganzen herrschenden bürgerlichen Medien, ist doch die Faschisierung zu treiben, Nicht-Deutsche zu hetzen, ist es doch nicht auf der Luft gegriffen, wenn man sagt, da müsst ihr gegen was machen. Wenn ihr Linke sein wollt, wenn ihr sogar euch radikale Linke nennt und diese Tatsache aus dem Auge lässt, dann ist es, finde ich, nicht in Ordnung. Ich finde, man muss auch die Begrifflichkeit, es wird immer durcheinander geworfen. Warum? Ich hätte gesagt, um Gottes Willen. Warum? Ist jetzt der, warum müssen, wenn die Presse, ist das ein Druck vielleicht, den wir nachgeben von der bürgerlichen Presse, jetzt Islamkritik in Mode gekommen, und jetzt sollen wir auch unser Süppchen da reingucken, ohne zu gucken, welche Interesse haben wir. Das ist wie ganz viele Teilnehmer sind da, ganz viele Interessen sind da, ohne die auseinander zu dividieren muss, darf man nicht, kann man keine klare Standpunkt haben. Überleg doch mal, es gab vor einigen Jahren Kritik an Juden, jüdische Staat. Dann haben die Nazis schon, Möllermann hat angefangen, man darf doch die Juden kritisieren, auch wenn der Holocaust gegeben hat, ist doch kein Problem. Das war doch eine gute Gelegenheit für die Nazis, Boden gut zu machen und ihre antisemitische Hetze im Zuge dieser Kampagne zu lancieren. Es ist doch genau der gleiche Trick, den sie jetzt anwenden in Bezug auf Islam, und man darf nicht auf den Leim gehen. Die versuchen in Kritik, weil Islam kritisieren ist ja ihnen. Das darf jeder. Das ist irgendwie. Und unter diesem Deckmantel versuchen sie doch ihre antisemitische, ausländische, rassistische Positionen durchzubringen und solche Plattformen zu erstellen. Und das habe ich gemeint. Ich habe jetzt nicht gesagt, man darf das erst machen, sondern es ist eine praktische Bedrohung für die Leute, die davon betroffen sind. Und wenn man das nicht in den Kopf hat, das ist keine irgendwie nicht theoretische Sache, sondern es ist real, diese Gefahr. Ja, ich finde es ein bisschen schade, dass sich so wenig aufeinander bezogen wird in der Diskussion, weil eigentlich könnte die ja irgendwie sehr viel bringen, aber ich habe das Gefühl, dass so sehr aneinander vorbeigeredet wird, weil genau das, was du jetzt gerade gesagt hattest, dass es eine reale Bedrohung für einzelne Menschen sein kann oder auch genau diese Punkte werden ja kritisiert, indem man zum Beispiel gegen diesen Kongress jetzt was auch immer dann machen wird. Gleichzeitig finde ich, kann es halt nicht dazu führen zu sagen, dadurch, dass Islamkritik gerade in ist, machen wir sie auf gar keinen Fall. Also das kann ja nicht die Konsequenz daraus sein. Und ich hatte das Gefühl, es dreht sich jetzt so ein bisschen im Kreis. Ich wäre schön, wenn noch mehr dazu. Ich wollte mich auch auf die beiden Vorrednerinnen und Vorredner beziehen. Es wurde relativ klar dargestellt, dass irgendwie in der rechten Öffentlichkeit, aber auch bis tief rein in eine bürgerliche oder linksliberale Öffentlichkeit selbst, dieses, was sich da als Islamkritik gibt, größtenteils ein Ausleben von einem Rassismus ist, der sich halt in dem Fall gegen als muslimisch empfundene oder stigmatisierte Menschen richtet. Ich denke trotzdem, dass eine Kritik von links am Islam oder am Islamismus, was man trennen muss allerdings zum gewissen Teil, ganz klar sehen muss, dass die meiste vermeintliche Kritik daran einfach rassistisch ist. Aber deswegen wird diese Kritik nicht falsch. Und ich denke, dass die Möglichkeit, irgendwie eine Kritik am Islamismus zu üben, auch die Möglichkeit gibt, sich mit Kämpfen zu solidarisieren, in islamischen Ländern mit Frauenbewegungen, mit Bewegungen von Homosexuellen, letztendlich mit Genossinnen, die irgendwie da kämpfen und für die einfach der Islam oder der Islamismus der absolute Feind ist, weil es einfach nicht emanzipatorisch ist. Und ich denke, im Sinne von einer universalistischen, kommunistischen Kritik darf man auch nicht sich so sehr darauf nur beschränken zu sagen, hey, wir haben hier das Christentum und das Christentum ist hier einflussreicher, sondern muss auch von seinem Standpunkt in Westeuropa abstrahieren und so ein bisschen den Hauptfeind nicht nur im eigenen Land stehen lassen. Wir haben schon 20 nach 6. Um 6 sollte eigentlich der... Ach, um 7. Also, keine Ahnung. Sollen wir noch so 10 Minuten machen und dann mal Pause, weil dann müsste ich auch mal eine rauchen und so. Und dann gibt es ja noch 2 Vorträge und auch noch ein Filmchen. Also man kann auch bis in die Nacht hinein weitermachen. Ich glaube, eine Ebene muss man auch noch auseinanderhalten. Das eine ist wirklich eine grundsätzliche Kritik, sagen wir, an Religion überhaupt. Und das andere sind politische Situationen. Und das Problem ist, dass das 2 Ebenen sind und die in der Realität kann man da nicht immer alles in eins setzen. Also ich will jetzt ein Beispiel nennen, das ein ganz anderes ist und ich darf man nicht mit heute vergleichen, ist ein ganz anderes, aber wenn 1938 die Nazis die Synagogen angegriffen haben und den Novemberpogrom durchgeführt haben, ja, dann stelle ich mich als fortschrittlicher Mensch, als Revolutionär oder Kommunist, wie auch immer, vor diese Synagogen, wenn ich kann, und verteidige die. Und stelle mich da nicht hin, Religion ist Opium des Volkes oder sonst irgendwas und Judentum ist eine scheiß Wüstenreligion oder sonst irgendwas. Eine religiöse Kritik war in diesem Fall vollkommen fehl am Platz. Also das Politische, sozusagen in der Situation, die Nazis greifen die jüdische Bevölkerung an, jeder muss die verteidigen, jeder muss einen jüdischen Menschen, jüdische Einrichtungen verteidigen, so gut er kann. Es wurde halt, ist halt leider viel zu wenig, fast nicht geschehen. Aber in der Situation, ich sage, das ist nicht eine heutige Situation, nur dass man sich mal überlegt, die 2 Ebenen, da konntest du mit Religionskritik überhaupt nicht kommen. Das war überhaupt nicht der Punkt. überhaupt, trotzdem muss natürlich jemand, der Atheist ist oder Materialist ist, das ist, auf Dauer irgendwie hat er sich überlegt, dass sich wieder seinen Standpunkt rüberbringt. Aber das Politische und das grundsätzlich Ideologische ist halt schwierig zu trennen. Da muss man auch ein politisches Gefühl haben, finde ich. Ja? Also ganz kurz, möchte noch mal kurz darauf... Ganz kurz darauf hinweisen, zum einen, in unserem Aufruf ist ein längerer Part zu diesen Ressentiments gegenüber Musliminnen, den wir ja vor allem auch in der Mitte der Gesellschaft verorten. Und es ist ganz klar, dass wenn so Situationen, ich würde dann vielleicht eher Belgien heranführen als Beispiel, oder die Niederlande, wie nach dem Mord an Pim Fortuyn, wo mehrere Moscheen in Brand gesteckt wurden, dort hat eine radikale Linke natürlich vor den Moscheen zu stehen und zu gucken, dass diese nicht in Brand gesteckt werden von irgendwelchen rassistischen Arschlöchern. Das ist klar. In dem Sinne ist es natürlich ein problematisches Feld. Ich würde es aber auch nicht mit der Nazi-Zeit und der Shoah vergleichen im Endeffekt, was dort passiert ist. Es gibt keinen eliminatorischen Antimuslimismus, nenne ich es jetzt mal, der irgendwie darauf hinausläuft, die Muslime, wie es zumindest bei der Nazizeit von Anfang an relativ klar war, eher zu vernichten. Und in dem Sinne ist die Ausgrenzung, ich würde eher sagen, es gibt eine staatliche Ausgrenzung von Muslimen, die sich jetzt auch in diesem Einbürgerungstest oder diesem Muslim-Fragebogen und so weiter und so fort, da bin ich auch dagegen, dass es sowas gibt. Ich bin auch dagegen, dass so Islamisten wie der Kalifat von Köln einfach so abgeschoben werden ohne rechtliche Grundlage, wo der Staat sich selbst ad absurdum führt. Das geht nicht. Wir müssen natürlich, und das gehört dazu, ganz klar Bleiberecht für alle Migrantinnen und gegen Fortress Europa sein. Und das kann man jetzt auch nicht in Frage stellen, wäre meine Position dazu. Man muss natürlich dort, wo irgendwelche Moscheen von rassistischem Mob angezündet werden, da gehört draufgekloppt auf die Rassisten. Da werde ich mich nicht daneben stellen und denen sagen, ihr habt aber eine... nur eine Pseudo-Islam-Kritik. Ja, jetzt möchte ich auch gerne nochmal auf den Herrn in der Mitte. Ich will es aber auch mal ganz kurz machen. So, glaubt ihr denn wirklich, also zum einen finde ich das manchmal ein bisschen schwierig, wenn du sagst da hier politisches Gefühl und sowas, oder das sollten manche Menschen hier haben. Also ich finde, dass wir uns das alle gar nicht erst irgendwie anmaßen sollten, uns mit sowas zu begegnen, das irgendwie gegenüberzustellen. Genauso wie der andere Herr da eben die Bemerkung gemacht hat, sogenannte Antifas oder irgendwas, finde ich ja auch ziemlich unangebracht. Und zum anderen hat Alex ja eben auch mal gerade ausgeführt, warum es auch ziemlich unangebracht ist, das irgendwie mit 38 zu vergleichen. Und glaubt ihr denn wirklich, dass es den Nazis damals um die Religion ging und dass sich irgendwelche, wie er auch selber dargelegt hat, dass es dann tatsächlich irgendwie da zu der Frage überhaupt gekommen wäre? Also von daher ist es ja auch total inhaltsleer, das hier zu diskutieren. So, ne? Ja, ich finde, ich will nur kurz sagen, also das Bild, was hier gezeichnet worden ist, dass es nur die eine Seite der Dialektik gibt, nämlich die in der Hetze gegen Muslime und muslimische Bevölkerung, die stimmt so gar nicht. Ich erinnere nur mal daran, das wisst ihr auch, wissen wir auch alle, und auch die Sprecherinnen eben, gegen die ich jetzt irgendwie argumentiere, wissen es auch. Die Scharia in Afghanistan ist mit Hilfe der NATO und von Fischer und der Fischer-Schröder-Regierung eingeführt worden. Im Irak gibt es auch, ist die Scharia und das islamische, ist die islamische Scharia auch Teil der irakischen Verfassung geworden und eine Quelle der irakischen Verfassung. Das heißt, der US-Imperialismus, der hier zitiert worden ist, oder der Imperialismus überhaupt, der bedient sich auch mit partiellen Bündnissen mit muslimischen, mit islamistischen und islamischen Positionen und Inhalten. Das ist also falsch, dass einfach nur sozusagen die eine Richtung die eine Seite dieses Zusammenhangs zu betonen. Und der Innenminister Schäuble sitzt auch mit Mili Görosch und anderen islamistischen reaktionären Gruppen an einem Tisch und spricht mit denen über Integration und über die Möglichkeit sozusagen sozusagen gemeinsam Politik zu machen. Das liegt daran, dass der Islam, so wie alle Religionen, der Islam auch und der Islamismus insbesondere auch eine in sich Potenziale trägt und enthält, die Barbarisierung der spätbürgerlichen Gesellschaft, die Aufklärung und Universalismus aufgegeben hat, diese Brutalisierung und die Entwertung von Menschen auch zu befruchten und die sozusagen zu modernisieren. Und das muss man auch, wenn man gegen Nazis und Rechtspopulismus und so weiter demonstriert, muss man diese Seite der Dialektik auch im Kopf haben. Und da, wo es sich diese Anti-Islam-Propaganda gegen die Menschen richtet, die erleben, da ist es nämlich meistens mit der sozialen Frage verbunden, nämlich damit, dass man bestimmte Bevölkerung, bestimmte Art von Migration, von armen Menschen und von verelenden Menschen und von ausgegrenzten Menschen, die hier versuchen, sozusagen wieder Fuß zu fassen und einen sozialen Zusammenhang aufzubauen, dass man die mithilfe einer bestimmten Form anti-islamischer Propaganda rassistisch diskriminieren und ausgrenzen will. Und wenn man alles sozusagen immer dann noch mit der unselige Vergleich mit 38, haben schon andere was zugesagt, also wenn man alle diese sozusagen Zusammenhänge in einen Spucknapf reinspuckt, dann hat man nachher nur so einen großen, ekligen Brocken, aber nichts, was uns analytisch weiterbringt. Ja, sollen wir dann mit diesem mehr oder weniger Schlusswort von Dieter in die Zigarettenpause gehen und gleich geht's mit ums Ganze weiter. Und ja, genau, es ist jetzt 20 Minuten Pause oder 30 Minuten und dann geht's hier weiter mit ums Ganze um 19 Uhr, wie man Kollektive kippt.